Du hörst jetzt das erste Gespräch. Du, Katrin, du wünschst dir doch auch so sehr einen Hund. Ja, warum? In der Zeitung ist eine Anzeige. Schau, hier. Lust auf junge Hunde? 5 liebe kleine Hündchen zu verschenken. 6 Wochen alt, braun, ideal für Familie mit Kindern. Und, was sagst du? Ja, schon, Anja, aber unsere Eltern. Komm, wir fragen sie zusammen, ob wir die Hunde mal besuchen dürfen. Das ist eine gute Idee. Komm, die Zeitung nehmen wir auch mit. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Du, Katrin, du wünschst dir doch auch so sehr einen Hund. Ja, warum? In der Zeitung ist eine Anzeige. Schau, hier. Lust auf junge Hunde? 5 liebe kleine Hündchen zu verschenken. 6 Wochen alt, braun, ideal für Familie mit Kindern. Und, was sagst du? Ja, schon, Anja, aber unsere Eltern. Komm, wir fragen sie zusammen, ob wir die Hunde mal besuchen dürfen. Das ist eine gute Idee. Komm, die Zeitung nehmen wir auch mit.